Furcht wird definiert als ein Gefühl der Gemütserregung und der Beklemmung. Verursacht durch das Vorhandensein oder das Bevorstehen einer Gefahr. Egal, ob es sich um einen Geist handelt, einen Dämon oder um ein dunkles Wesen. Ein Exorzismus kann sehr gefährlich sein, nicht nur für das Opfer, sondern für jeden anderen. Wenn sie in seine Augen schauen. Erkennen Sie, dass er Blut war. I drop my nuts and I drop my shit.